тема называется. Und mein Thema heißt heute. Но у тебя есть сила. Doch hast du die Kraft. Но у тебя есть сила. Aber doch hast du die Kraft. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли эту силу, если вы ее еще не имеете. Also ich möchte, dass ihr diese Kraft heute empfangt, wenn ihr diese noch nicht habt. Потому что все лежит вот здесь, в нашем сердце. Denn alles liegt hier in unserem Herzen. Здесь есть победители? Gibt es hier Gewinner? А кого вы победили? Also wen habt ihr besiegt? Ближнего. Deinen Nächsten? Себя победили. Also sich selbst besiegt? Слышали, да, себя. Habt ihr das gehört? Дьявола победили. Oh, den Teufel besiegt. Okay, давайте разбираться. Lass uns mal da tiefer reingehen. Если есть победители, also wenn es hier Gewinner здесь gibt, много, also hier gibt es viele значит, Gewinner, есть и враг. Dann gibt es ja auch einen Feind. Логично. Das ist logisch, oder? Давайте почитаем Библию. Lass uns mal die Bibel lesen. Мы откроем 1 Петра. Wir öffnen mal 1. Петрус 5. Und die Verse 8 und 9. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими в мире. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Я сейчас скажу каждому из вас одну вещь. Also ich will jetzt zu jedem von euch eine Sache sagen. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Und ich möchte, dass ihr das euch ins Gedächtnis prägt. Если вы принадлежите Иисусу Христу, also wenn ihr zu Jesus Christus gehört, то приготовьтесь встретиться с разъяренным дьяволом. Dann bereitet euch vor auf das Treffen mit einem boshaften, also auf einen wütenden Teufel. Вот как он ненавидит Бога, also so wie er Gott hasst, так же он ненавидит и тебя. Genauso hasst er auch dich. Может быть, тебе не хочется думать об этом, или ты, может быть, даже не веришь в это. Vielleicht möchtest du gar keinen Gedanken daran verschwenden, oder du willst das nicht wahrhaben. А нельзя просто верить. Aber man kann nicht einfach so nur glauben. Может. Kann man? Also kann man einfach so glauben? Ja, kannst Можно. Du. Но если твоя вера не преображает тебя в образ Христа, то она пустая. Aber wenn dein Glaube dich nicht in das Abbild von Jesus verwandelt, dann ist sie leer. Потому что мы читаем в Библии даже бесы веруют, да? Denn wir lesen ja in der Bibel, dass sogar die Dämonen glauben, nicht Но wahr? Их это не спасает. Aber das rettet sie nicht. Аминь. Amen. Но если ты Aber wenn du dich entschieden hast, mit all deinem Herzen Jesus nachzufolgen, dann hat der Teufel sich ein Ziel gestellt, dich zu vernichten und auch deinen Glauben zu vernichten. Und er wird immer alles dafür geben, при любых обстоятельствах. Bei allen Möglichkeiten und Umständen. Вставлять тебе палки в колеса. Also die Steine auf den Weg zu legen. Он будет блокировать Божье благословение в твоей жизни. Er wird die Gottes Segen in deinem Leben blockieren. И он следует за тобой по пятам. Und er ist dir auf Schritt und Tritt. И как только ты hinterher. Дашь ему такую возможность. Und sobald du ihm diese Möglichkeit gibst. Как только ты дашь ему такую возможность, also, sobald du ihm diese Möglichkeit gibst, он постарается напасть и ужалить тебя. Also, er wird versuchen, auf dich zu überfallen und dich zu beißen, zu stechen. Библия описывает три случая, когда сатана объявлял войну. Also, die Bibel beschreibt drei Fälle, wo der Teufel den Krieg erklärt hat. Первый раз, когда он носил еще имя Люцифер. Also, das erste Mal passierte, wo er noch den Namen Luzifer getragen hat. Он был архангелом. Also, er war ein Erzengel. Был наделен большой властью. Er wurde ausgestattet mit großer Macht. Но он возгордился. Aber er wurde zu stolz. И сбунтовался. Und rebellierte. И был проклят. Und wurde verdammt. Конечно, сатана потерпел поражение. Natürlich hat der Teufel eine Niederlage erlitten. Тогда он объявляет вторую войну. Dann erklärte den zweiten Krieg. Против Божьего Сына Иисуса Христа. Gegen Jesus Christus, Gottes Sohn. И знаете, когда дьявол привел Иисуса на крест, und wisst ihr, als der Teufel Jesus aufs Kreuz gebracht hat, он торжествовал. Er hat triumphiert. Я его победил. Ja, ich habe ihn gesiegt. Он уже потирал свои лапы от радости. Er hat schon einfach nur sich gefreut vor Freude. Но он не знал, что даже в этом был Божий план. Aber er wusste gar nicht, dass das sogar da Gottes Plan steckt. Иисус воскрес. Denn Jesus ist aufgestanden. И весь ад был потрясен. Und die ganze Hölle wurde erschüttert. От этого поражения дьявола. Von dieser Niederlage des Teufels. И вот тогда дьявол объявляет третью войну. Und dann erklärt Teufel den dritten Krieg. Против семени Иисуса Христа. Gegen den Samen von Jesus Christus. То есть против нас с вами, против also его bedeutet, церкви. Bedeutet gegen uns alle hier, gegen seine Gemeinde. И вы знаете, он хорошо понял то, что произошло в день воскресения Иисуса Христа. Wisst ihr, er hat ganz genau verstanden, was an diesem Tag der Auferstehung von Jesus Christus passierte. И он просто был в ярости. Und er war einfach wutentbrannt. Потому что он понял, что он обречен. Denn er hat verstanden, dass er verurteilt und verdammt ist. И вот это его третья война, это его последний шанс. Und dieser dritte Krieg ist seine letzte Chance. Дьявол умеет читать Библию. Also der Teufel kann Bibel lesen. И он знает совершенно точно. Er weiß ganz genau, что однажды Иисус вернется за своей невестой церковью. Dass eines Tages Jesus Christus kommen wird, wiederkommen wird, um seine Braut abzuholen. Мы прочитали, что дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Und wir haben ja gelesen, dass der Teufel umherläuft wie ein brüllender Löwe, um zu schauen, wen er verschlingen kann. И он ни перед чем не остановится, чтобы разрушить веру невесты. Und er wird von nichts halt machen, um die Braut der von Christus zu vernichten. И чтобы победить врага, und um den Feind zu besiegen, нужно что? Was muss man dann machen? Знать его оружие, его тактику, да? Also man muss seine Waffen kennen und seine Taktik. Может быть, у тебя не так много силы? Vielleicht hast du nicht so viel Kraft. Но ты очень хитрый, очень умный. Aber du bist sehr klug. Надо знать тактику и оружие, которым дьявол воюет. Also man muss die Werkzeuge, die Waffen und die Taktik von Teufel kennen, mit denen вот er kämpft. Павел пишет Коринфской церкви. Давайте мы прочитаем 2 Коринфянам 2:10-11. So schreibt der Paulus an die Korinther Gemeinde in 2. Korinther 2:10-11. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Wer mir aber etwas vergibt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht vor dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Ну, умыслы дьявола мы уже поняли. Also die Absichten des Teufels haben wir schon Но verstanden. Какое у него оружие? Aber was für Waffen gebraucht er? Это его утонченные хитрости. Das ist seine ausgeklügelte List. Его уловки. Also seine Tricks. И обманы. Und seine Lügen und Betrug. Но как он может это сделать? Aber wie kann er das machen? Я хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Ich möchte, dass ihr eine Sache begreift. Бог и дьявол – это неравнозначные противники. Also Gott und Teufel sind nicht gleichbedeutende Persönlichkeiten. То есть иногда кто-то думает: «О, дьявол такой страшный, он такой страшный». Denn manche denken sich: «О, der Satan ist so schrecklich». Он такой сильный. Der ist so stark. И надо там 10-15 раз перекреститься. Man muss sich 15 Mal kreuzigen. И надо там с Библией под подушкой спать. Und man sollte mit der Bibel unter dem Kissen schlafen. Но послушайте, Бог это Творец. Aber hört zu, Gott ist der Schöpfer. Он всемогущий. Er ist allmächtig. А дьявол это всего лишь падший ангел. Und der Teufel ist einfach nur ein gefallener Engel. Это творение. Das ist eine Schöpfung. Хотя его Бог не сотворил таким, да? Obwohl ihn Gott nicht so geschaffen hat, wie er ist. Поэтому творение и Творец, они не могут быть равнозначными. Denn deswegen kann die Schöpfung und der Schöpfer nicht gleichbedeutend sein. Amen. И вот Иисус, он победил сатану. Und so hat Jesus den Teufel besiegt. И лишил его всякой власти. Und hat ihm jegliche Macht entnommen. Ты веришь в это? Glaubst du daran? Аминь. Amen. Okay. И эту власть он дал тебе. Und diese Vollmacht und Macht hat er dir gegeben. Эту власть он дал тебе. Er hat diese Macht dir gegeben. Аминь, скажите. Sagt Amen dazu. Давайте еще раз прочитаем. Lass uns noch mal чтобы lesen, вы мне поверили. Damit ihr mir glaubt. Луки 10 глава с 18 по 19 стих. Also aus Lukas 9, 18 10. bis 19. Also aus Lukas 10, 18 bis 19. Он же сказал им: «Я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Da sprach er zu ihnen, ihr seid den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Теперь у тебя есть сила, чтобы побеждать врага. Jetzt hast du die Kraft, um den Feind zu besiegen. У тебя есть сила. Du hast die Kraft. Иисус тебе ее дал. Jesus hat es dir gegeben. И он дал тебе свой Святой Дух. Und er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben. Который dazu. Ведет тебя вот в этих битвах. Der dich leitet und der dich begleitet in diesen Kämpfen. Точно так же, как он вел когда-то. Genauso wie er eines Tages mal geführt hat. Иисуса Навина. Von Joshua Navin. Халева, den Калеб, и многих других героев веры в Старом Завете. Und viele anderen Helden aus dem Alten Testament. Поэтому это так важно. Deswegen ist es so wichtig, быть близко к сердцу Божьему, nah am Herzen Gottes zu sein, чтобы Дух Святой мог говорить тебе, damit der Heilige Geist zu dir reden kann, и мог направлять тебя, und dass er dich leiten kann. Потому что он точно знает, что на уме у дьявола, да? Denn er weiß ganz genau, was der Teufel vorhat. Аминь. Amen. Так как же сатана действует, если он лишен всякой власти? Also wie handelt dann der Teufel, wenn ihm die ganze Vollmacht entzogen ist? А через то, что он может обмануть нас. Dadurch, dass er uns belügen kann. Он через то, когда он может в чем-то подловить нас. Wo er uns mit irgendwas fangen kann. Когда он может нас отвлечь. Wo er uns ablenken kann. И может поставить нам подножку. Oder kann uns ein Bein stellen. И вот, знаете, дьявол, он любит извращать истину. Und wisst ihr, der Teufel liebt es, die Wahrheit zu verzerren. И неважно, в отношении Божьего Слова. Und es ist unwichtig, ob das das Wort Gottes anbetrifft. Нас самих. Oder uns selbst. Или в отношении нашего ближнего. Oder in Beziehung zu unserem Nächsten. Он может показывать там такие искаженные картинки. Er kann dort solche verzerrten Bilder zeigen. Что нам кажется, что это правда. Dass es uns so vorkommt, als ob das die Wahrheit wäre. Как в аттракционе кривых зеркал. Wie in so einem Spiegelzimmer, wenn ihr kennt. Кто-нибудь был? Also war schon jemand bei euch in diesem Zimmer des Lachens? Кривых зеркал. Also in diesem Spiegelzimmer. Видели себя в зеркале, да? Also habt ihr euch bestimmt im Spiegel gesehen, verzerrt? Это, конечно, очень смешно. Das ist natürlich sehr lustig. Потому что все люди выходят потом. Denn alle Menschen gehen da raus. Пьяные от смеха. Die sind total berauscht vom Lachen. Потому что они смотрели в эти зеркала. Denn sie haben sich in diesen Spiegel angeschaut. И все смеялись, потому что понимают, что это неправда. Und alle haben gelacht, weil sie verstanden haben, dass es nicht wahr ist, was sie dort gesehen haben. Also alle verstehen ja, dass dieser Spiegel daran schuld ist und nicht ich selbst. Aber der Teufel kann es so die Situation verdrehen, dass es dir so vorkommt, als wäre das die Wahrheit. Dass deine Frau nicht ein Schätzchen ist, постоянно пытается тебе какое-то чувство вины навязать. Sondern die versucht dir immer wieder Schuldgefühle aufzubürgen. Дома тебя постоянно нет. Du bist nie zu Hause. Детьми не интересуешься. Dein Mann, die Kinder interessieren dich не nicht. Не помогаешь мне. Du hilfst mir nicht im Haushalt. И все время что-то орёт, орёт, орёт. Und sie schreit ständig. Und sägt und sägt und sägt. Или жены говорят там, о, такой чёрствый эгоист. О, was ist das für ein liebloser Egoist? Слушайте, я думаю, здесь можно до бесконечности продолжать список, да? Also ich denke, wir können hier unendlich aufzählen, was alles so потому er kann. У нас, у людей, это любимый конек. Denn bei uns Menschen ist es ein Lieblingssteckenpferd. Особенно, кто больше виноват. Besonders rauszufinden, wer am meisten Schuld hat. Но что я хочу сказать? Aber was möchte ich damit alle sagen? Дьяволу легко удается связать человека через непрощение и обиду. Denn dem Teufel gelingt das sehr leicht, einen Menschen durch Unvergebenheit, durch die Beleidigungen zu binden. Я хочу немножко больше сегодня об этом говорить. Aber ich möchte noch tiefer und noch mehr davon reden. Потому что очень много христиан связаны именно вот в этом. Denn sehr viele Christen sind genau in dem Bereich gebunden. Скажите связать. Sag mit mir gebunden. Oder binden. Связать. Sag mit mir, binden. Давайте мы сейчас посмотрим, как это происходит. Lass uns das mal sehen, wie das so aussieht. Eugen, helfe mal bitte. Давайте мы кого-нибудь пригласим. Bitte lass uns noch jemanden einladen. Эдуард, kommst du mal her? Сегодня вы у нас герой. Heute seid ihr unsere Helden. Давайте мы его свяжем. Bitte lass uns ihn mal verbinden. Умеешь связывать? Kannst du? Он умеет, kannst du, я знаю. Kannst du jemanden verbinden? Ich weiß, dass es kann. Okay. Так, чтобы он не рыпался. Also so, dass er sich nicht bewegen kann oder dass er nicht rauskommen kann aus der... Эдуард, не бойся, ты будешь живым. Also Эдуард, hab keine Angst, du kommst lebendig raus. Мы только немножко поиздеваемся над тобой. Wir werden ein bisschen dich jetzt hier für unsere Zwecke gebrauchen. Okay. Давай мы еще глаза завяжем. Lass uns nochmal seine Augen verbinden. Oder Eugen macht sich aber ganz viel Mühe. Ну, старается, все как для Господа. Also er macht so wie für den Herrn. Чтобы он не задохнулся, ладно? Aber verbinde ihn bitte so die Augen, damit nicht erstickt. Okay. Красивый у тебя платочек, видишь, какой. О, самое веселое. Теперь поиграем в жмурки. Und jetzt spielen wir mal das Suchen und Finden. Okay. Эдуард, беги! Эдуард, лauf! Шучу, стой на месте. Also, ich mache Spaß, bleib stehen. Ну, попробуй теперь вырваться. Also versuch jetzt dich daraus zu befreien. Попробуй посопротивляться. Ты его, also так, versuch mal dich zu widersetzen. Помни его маленько. Also tu ihn ein bisschen mal jetzt ну, mal давай hin und сопротивляйся, her борись, что du ли. Du sollst dich jetzt widersetzen, also jetzt kämpfen. Да он не может, у него руки связаны, also видите? Er kann nicht, weil seine Hände gebunden sind. Also befreien jetzt bitte. Okay, смотрите, у него ноги свободны. Also schaut hier, seine Beine sind вроде frei. Бы он может передвигаться. Eigentlich kann er sich hier bewegen. Но und, у него завязаны глаза. Aber seine Augen sind ja zu. Он не видит, спасибо. Also Dankeschön. Er sieht ja nichts. У него связаны руки. Und seine Hände давайте sind похлопаем, да. Lass uns ihm einen Applaus schenken. Dankeschön. У него связаны руки. Also seine Hände sind gebunden. Он не может дать отпор. Er kann nicht zurückschlagen. Ноги вроде свободны. Also die Beine sind eigentlich frei. Как будто бы он может даже убежать. Als ob er auch wegrennen könnte. Но далеко он точно не убежит. Aber er wird hundertprozentig nicht weit kommen. Потому что много опасностей. Denn es gibt sehr viele Gefahren um ihn. Он может сломать себе ногу. Er kann sich ein Bein brechen. Он может повредить себе что-то. Also er kann etwas, ihm kann etwas zustoßen. Понимаете, когда человек связанный, also versteht ihr, wenn der Mensch gebunden ist, через обиду или непрощение, also durch die Unvergebenheit, durch eine Beleidigung, у него завязаны глаза, seine Augen sind zu, и у него связаны руки, und seine Hände sind gebunden, он вроде может двигаться, er kann irgendwie sich bewegen, далеко он не может уйти, aber er kann nicht weit kommen. Потому что он лишил силы и зрения. Denn ihm wurde die Kraft und sein Sehvermögen genommen. Поднимите руку, кто никогда в жизни не обижался. Bitte streckt mal eure Hand aus, die noch nie sich in ihrem Leben auf jemand beleidigt waren. Молодцы, вы такие честные. Also ihr seid super, ihr seid alle so ehrlich. Обижаемся. Also wir beleidigen uns и часто. Und das sehr oft. На что угодно. Egal auf was auch immer. Вы знаете, на что только могут не обижаться христиане. Wisst ihr, auf was auch die Christen sich beleidigen können. Иногда это такой абсурд. Manchmal ist es so absurd. Что даже не можешь поверить, то ли шутит человек, то ли нет. Dass man sogar nicht glauben kann, wie das passieren konnte. Но вот некоторые, aber manche, из-за своих обид готовы даже убежать из семьи или из церкви. Also manche wegen ihren Beleidigungen und Kränkungen sind sogar bereit aus ihrer Familie oder sogar aus der Gemeinde wegzurennen. Потому что не желают прощать и просить прощения. Denn sie wollen nicht vergeben und sie wollen selbst nicht um Vergebung bitten. Библия говорит, und die Bibel sagt uns, что обиженный брат, dass ein beleidigter Bruder, не преступнее крепкого города. Den kannst du nicht zurückgewinnen, weil er so stark ist wie eine Festung. И ссоры подобны запорам замка. Und diese Missverständnisse, diese Streitereien, die sind ähnlich einem Schloss. И вот обида. Und so die Beleidigung. Она всегда связана с гордостью. Also sie ist immer mit dem Stolz verbunden. С гордостью. Sie ist immer mit dem Stolz verbunden. И чтоб простить другого. Und um anderen zu vergeben. Нужно спуститься со своего пьедестала. Sollte man von seinem Podest runterkommen. Стать на его уровень. Und auf seine Stufe sich zu stellen. И простить. Und ihm vergeben. Принять его. Ihn anzunehmen. Обнять его. Zu umarmen. И, так скажем, забыть обиду, да? Und, не вспоминать und, в лучшем случае. Und das zu vergessen, oder beziehungsweise im besten Fall nicht immer wieder ihn daran zu erinnern. А чтобы извиниться самому, aber um selbst um Vergebung bitten zu können, здесь надо еще больше смирения. Man braucht noch mehr Demut. Потому что признать свою вину, denn seine Schuld anzuerkennen, это так бьет по самолюбию. Also das schlägt dich so auf dein Selbst, auf dein Ego, auf dich. Вернее, по гордости, да? Ja, auf deinen Stolz. Но это необходимо. Aber das ist unabdingbar. Чтобы сохранить чистое сердце. Um ein reines Herz zu bewahren. Потому что помните, dann könnt ihr euch erinnern, чистые сердцем, diejenigen, die reines Herzens sind, Бога узрят. Werden Gott sehen. Мы хотим видеть Бога. Wollen wir den Herrn sehen? И в нашей земной жизни. Auch in unserem irdischen Leben. И потом, после смерти. Und dann auch später nach unserem Tod. Мы хотим всегда видеть лицо Божие. Wir wollen immer das Angesicht Gottes ja sehen. И вы знаете, ссоры бывают у всех. Und wisst ihr, die Streitereien und Missverständnisse passieren bei allen. Это вообще-то не так страшно. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Но самое важное, aber das Wichtigste, что происходит после ссоры? Was passiert nach diesem Streit? И здесь существует два рода последствий. Und hier gibt es zwei Arten der Folgen. В зависимости от того, как мы реагируем. Kommt drauf an, wie wir reagieren. Итак, первый род последствий. Also die erste Art von den Folgen. Если ты позволишь обиде укрепиться в твоем сердце, wenn du erlaubst, diese Beleidigung, diese Kränkung in deinem Herzen Platz zu nehmen und zu festigen, то знай, dann sollst du wissen, твой духовный рост приостановится. Wird dein geistliches Wachstum aufhören. Потому что это, denn das, препятствие для действия Бога в твоей жизни. Denn das hindert die Wirkung Gottes oder das Eingreifen Gottes in deinem Leben. Обида сеет в нас что? Was sieht die Beleidigung in unserem Herzen? Ну, вы же все обижались, вы же знаете. Also habt bestimmt schon alle euch beleidigt, ihr wisst das alle. Боль. Schmerz, Gnev, Wut, ворчливость. Also man jammert ständig, Ссоры, горечь. Also Missverständnisse, да? Bitterkeit, Зависть, Neid, и даже ненависть. Und sogar Hass. Не очень похоже на святость, правда? Also es schaut nicht der Heiligkeit ähnlich. И поверьте, что очень многие искренние христиане. Also glaub mir, dass viele aufrichtige Christen борются вот с этими вещами. Also kämpfen mit diesen Dingen. И не могут понять. Und können nicht verstehen. Почему у них? Wieso? Нет силы. Wieso haben sie keine Kraft? Нет любви к людям. Wieso haben sie keine Liebe zu den Menschen? Почему их все раздражает? Wieso reizt sie ständig alles? Потому что в сердце может быть не прощение. Denn in dem Herzen könnte die Unvergebenheit da sein. Недовольство. Oder Unzufriedenheit. Может быть, даже не конкретная какая-то обида на человека. Vielleicht ist das nicht eine konkrete Beleidigung auf irgendeinen Menschen. Но может быть, обида на судьбу. Oder vielleicht ist man beleidigt auf sein Schicksal. На ситуацию. Auf die Situation. На Бога даже люди обижаются. Die Menschen beleidigen sich sogar auf Gott. Mhm. Как функционирует обида? Also wie funktioniert so eine Beleidigung? Ты начинаешь жалеть себя. Du fängst an, dich selbst zu bedauern. Постоянно начинаешь размышлять. Du fängst ständig darüber nachzudenken. Жевать это. Und das wünschen. Жевать. Жевать. Kauen, durchkauen. Как несправедливо с тобой обошлись. Wie ungerecht man mit dir umgegangen ist. И вот таким образом, когда ты начинаешь это жевать, wenn du anfängst, das durchzukauen, ты переводишь свой взгляд с Господа, verschiebst du deinen Blick vom Herrn на себя, auf dich selbst, и замыкаешься на себе. Und du schließt dich in dir selbst ein. Вот он, я такой обиженный. Oh, ich wurde so beleidigt. И хлоп. Und zack. Капкан захлопнулся. Ist die Falle zu. Но еще не очень плотно. Aber noch nicht ganz fest. Обида, eine Beleidigung, делает человека душевным и духовным инвалидом. Macht den Menschen zu einem geistlichen und seelischen Invaliden. Она гложет его. Also sie zerrt an ihm. Мучает. Sie quält ihn. И не дает жить полноценной жизнью. Und erlaubt dem Christen nicht ein vollkommenes Leben zu leben. Вот на днях я увидела одно видео. Die Tage habe ich ein Video gesehen, как одна женщина рассказывает интернету об изменах своего мужа. Wie eine Frau im Internet über den Betrug ihres Mannes erzählt. Что делать? Also, was soll ich machen? Как жить дальше? Wie soll ich denn weitermachen? Стоит ли? Soll ich überhaupt weiterleben? Mhm. И вот сколько людей, und wie viele Menschen, которых бросили их близкие, Menschen, die sie geliebt haben, verlassen haben, погубили свою жизнь из-за непрощения и отчаяния. Haben ihr Leben kaputt gemacht wegen Verzweiflung und Unvergebenheit. Меня жена бросила. Mich hat die Ehefrau verlassen. Я не хочу больше жить. Ich will nicht mehr leben. Мне муж изменил. Mein Mann hat mich betrogen. Кому я теперь нужна? Wer braucht mich überhaupt noch? Mhm. Кто-то спивается. Und jemand betrinkt sich zu Tode. Кто-то замыкается в депрессии и начинает болеть. Jemand schließt sich in ihren in seinen Depressionen ein und fängt an krank zu werden. Знаете, мы живем во время интернета. Wisst ihr, wir leben zu Internetzeiten. И интернет стал уже частью семьи. Und das Internet wurde schon zu einem Teil der Familie. И вот в соцсетях. Und in diesen ganzen Netzen. Синдром жертвы он стал очень популярен. Opfersyndrom wurde sehr populär. Люди рассказывают, как их обидели. Die Menschen erzählen, wie man sie beleidigt hat. Какие ситуации они пережили. Welche Situationen sie erlebt haben. И знаете, und wisst ihr? Именно вот эти посты вызывают больше всего лайков. Wisst ihr, genau diese Posts, also diese Videos haben die meisten Likes. Mhm. Но беда в том, aber das Unglück überhaupt что daran, люди часто подсаживаются на обиду, как на наркотик. Dass die Menschen öfters mal diese Beleidigung genauso wie Drogen für sie wird. Это обида, это такой улет. Also denn die Beleidigung улет, кайф. Also Beleidigung ist für sie schon wie eine Ekstase. Оказывается, это так приятно иногда чувствовать себя обиженным. Wie sich so herausstellt, dass es manchmal sogar so gut, sich so beleidigt zu fühlen. Чувствовать себя жертвой. Sich als Opfer zu fühlen. Все возмущаются. Also alle regen sich auf. Все дают тебе советы. Alle geben dir Ratschläge dafür. Жалеют тебя. Alle bemitleiden dich. Он такой урод. Oh, der ist so ein Krüppel. Пинка ему под зад. Du sollst ihm einen Tritt geben in den Hintern. А ты такая умница, разумница. Und du bist so eine Gute. Du hast das nicht verdient. Okay. Один журналист. Ein Journalist. Из газеты New York Times. Von der Zeitung New York Times. Он написал. Hat Folgendes geschrieben. Возмущение подобно многим другим вещам. Also die Empörung ähnelt bestimmt also vielen Dingen, которые доставляют удовольствие, die ein Vergnügen den Menschen bereiten. Но это удовольствие, aber dieses Vergnügen, со временем начинает пожирать нас изнутри, fängt mit der Zeit uns von innen aus zu zerfressen. И оно коварнее большинства пороков. Und das ist listiger als viele andere Fehler. Ибо мы не осознаем, denn wir erkennen nicht, что испытываем удовольствие, dass wir dabei noch Vergnügen empfinden. Фактически обида, also faktisch diese Beleidigung, это спихивание ответственности себя на обидчика. Also bedeutet, dass man die Schuld von sich selbst, also die Schuld auf den anderen schiebt. Обиженный человек дает власть обидчику влиять на себя. Also der beleidigte Mensch gibt die Kraft und die Macht demjenigen, den beleidigt hat, über sich Einfluss zu haben und Macht Моя zu haben. Жизнь не удалась из-за этого подлеца. Also mein Leben kam einfach durcheinander durch diesen Слышали? Mistkerl, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Mhm. А кто тебе мешает оставить это в прошлом? Aber wer hindert dich daran, das in seine Vergangenheit zu lassen? Почему ты ставишь себя в зависимость от этого человека? Wieso stellst du dich in Abhängigkeit von diesem Menschen? Разве качество твоей жизни зависит от кого-то? Hängt denn die Qualität deines Lebens von jemandem ab? Разве это не ты? Bist das nicht du selbst? Который единственный в своем роде, да? Der einzigartig in seiner Art ist. Mhm. Вы знаете, часто обидевшиеся люди, wisst ihr, öfters mal die Menschen, die beleidigt wurden, они даже сами не осознают, die, erkennen selbst nicht, что они на крючке у дьявола, dass sie in der Falle oder auf dem Haken von dem Teufel sind. Они не видят этой опасности, die sehen diese Gefahr nicht, потому что все их внимание сосредоточено, denn all ihre Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, на себе, und auf sich konzentriert. И как плохо с ними поступили, und wie schlecht man mit dem umgegangen ist. Я вижу, что вы меня понимаете. Also ich sehe, ihr begreift und versteht mich. В конце концов, мы все обижались. Also eigentlich waren wir schon alle mal beleidigt. И вот обида, Und so die Beleidigung, das, это любимое лакомство дьявола. Das ist die beste oder die Lieblingsleckerei von dem Teufel. И одно из самых мощных его оружий, чтобы поразить тебя. Und das ist eine der mächtigsten Waffen, um dich zu Fall zu bringen. Но на самом деле, aber tatsächlich, она не настолько опасна. Sie ist nicht so gefährlich, когда ты можешь ее контролировать. Wenn du sie kontrollieren kannst. Капкан захлопнулся. Also die Falle ist zu. Но еще не совсем. Aber noch nicht ganz. Если ты можешь контролировать свою обиду, wenn du deinen beleidigten Zustand kontrollieren kannst, тогда это не так опасно. Dann ist das nicht so gefährlich. Да, иногда наши чувства нас подводят. Ja, manchmal lassen unsere Gefühle uns im Stich. И наш язык иногда работает быстрее нашего ума, да? Und Zunge arbeitet öfters schneller als unser Verstand. Но и это не опасно, пока наша обида не пускает корни в нашем сердце. Und das ist noch nicht gefährlich, solange diese Beleidigung keine Wurzeln in unserem Herzen schlägt. Но если ты ее проглотишь, aber wenn du sie schluckst, тогда ты на 100% отравишься. Dann wirst du zu 100% vergiftet. И тут начинается пир у нечисти. Und da fängt das Festmahl bei den unreinen Geistern. Буквально начинает болеть. Und der Mensch fängt wortwörtlich krank zu werden. Даже физические силы оставляет его. Sogar die physischen Kräfte verlassen ihn. Кто понимает, о чем я говорю? Wer versteht mich, wovon ich rede? Okay. Зачем тебе все это? Wozu brauchst du das Ganze? Зачем тебе все это? Wozu brauchst du das Ganze hier? Ведь у тебя есть сила. Denn du hast die Kraft. Чтобы простить. Um zu vergeben. Скажи, у меня есть сила. Sag mit mir, ich habe die Kraft. Чтобы прощать. Um zu vergeben. Um zu vergeben. Amen. Amen. И вот второй род последствий. Und so die zweite Art der Folgen. После того, как тебя обидели. Nachdem man dich beleidigt hat. Ты отдаешь свою ситуацию Богу. Du gibst deine Situation dem Herrn ab. Ты просишь у него прощения за возникшую ситуацию. Du bittest ihn um Vergebung für die entstandene Situation. А что ты должен прощения просить? Я не виноват. Warum soll ich jetzt um Vergebung bitten, denn ich bin doch gar nicht schuld? Потому что любая ссора недостойна христианина. Denn jegliche Beleidigung, jedes Missverständnis ist nicht würdig eines Christens. И всегда виноваты двое, да? Und es sind immer zwei schuldig dabei, nicht wahr? Дальше ты отдаешь свои чувства под Божий контроль. Und weiterhin gibst du deine Gefühle unter die Gotteskontrolle ab. И ты просишь у Господа защиты и помощи. Und du bittest beim Herrn um die Hilfe und um den Schutz. И вот тогда это испытание, оно сделает тебя сильнее. Und dann wird diese Probe, diese Prüfung dich stärker machen. И ты выйдешь победителем. Und du wirst als ein Gewinner daraus gehen. Аминь. Amen. Amen. Amen. И вы знаете, обида, она иногда бывает справедливой. Und wisst ihr, die Beleidigung kann öfters mal gerecht sein. С тобой, может быть, действительно обошлись плохо. Vielleicht ist man mit dir tatsächlich ungerecht umgegangen. Видит Бог эту несправедливость? Sieht denn Gott diese Ungerechtigkeit? Видит. Er sieht sie. Но ничего не делает. Aber er tut nichts. Аллилуйя. Окей. Почему? Wieso? Почему? Wieso? Потому что в это время, denn in dieser Zeit, он переплавляет тебя. Er schmelzt dich. Когда тебя обижают, wenn man dich beleidigt. Ой, это отличная возможность. Oh, das ist eine wundervolle Möglichkeit для твоей переплавки. Also für deinen Schmelzvorgang. И для роста твоей веры. Und für das Wachstum deines Glaubens. О, это больно. Oh, das tut sehr weh. И нам хочется всем этого избежать. Und jeder von uns möchte das einfach umgehen. Но это невозможно. Aber das ist unmöglich. И мы достойные победители. Und wir sind würdige Gewinner. Когда наш противник сильный, wenn unser Feind stark ist, не какой-нибудь лилипут, да? Nicht irgendein Kleinwüchsiger, который ты одной левой так дунул, wo du einfach nur so pustest und er ist weg, но такой как Голиаф, aber so einer wie Goliath, который больше тебя, der größer ist als du, и вот обиды, und so die Beleidigungen, это наши Голиафы, das sind unsere Goliaths, которых трудно победить. Die es schwer scheint zu besiegen. Но возможно. Aber möglich. Потому что. Weil. У тебя есть сила. Weil du die Kraft hast. Аминь. Amen. У тебя есть сила от Господа. Du hast die Kraft von dem Herrn. Иисус сказал, Он Иисус hat gesagt, любите ваших врагов, liebt eure Feinde, schon wieder. Молитесь за обижающих also, вас, betet für diejenigen, die euch beleidigen, да будете сынами Отца вашего Небесного. Dann werdet ihr die Söhne eures himmlischen Vaters. Halleluja. Небесный Отец возлюбил нас совершенно. Unser himmlischer Vater hat uns mit vollkommener Liebe geliebt. Поэтому он нам все простил. Deswegen hat uns auch vergeben. Иногда вообще невозможно понять, как некоторые вещи можно простить. Manchmal ist es unverständlich, wie man manche Dinge vergeben kann. И вот если тебе тяжело прощать других людей, und wenn es dir schwerfällt, anderen Menschen zu vergeben, если тебе тяжело мириться и просить прощения, also wenn du Schwierigkeiten hast, sich zu versöhnen und um Vergebung zu bitten, у тебя большая проблема, dann hast du ein sehr großes Problem. У тебя большая проблема. Du hast ein sehr großes Problem. И вот недавно мы слышали, как сохранить свой брак счастливым. Und vor kurzem haben wir gehört, wie man seine Ehe in Glück bewahren kann. И одним из условий счастливого брака und eine von den Bedingungen für eine glückliche Ehe является готовность просить прощения ist die Bereitschaft, um Vergebung zu bitten и прощать. Und auch selber zu vergeben. Но эгоизм и гордость aber Egoismus und der Stolz помогают человеку разочаровываться helfen den Menschen, sich zu enttäuschen. Когда его ожидания не сбываются. Wenn seine Erwartungen nicht verwirklicht werden. Так мужья разочаровывают своих жен, so enttäuschen die Ehemänner ihre Ehefrauen, или наоборот, oder umgekehrt, когда их представления о браке не сбываются, wenn ihre Erwartungen über die Ehe nicht so sind, wie sie sich erwarten, когда супруги вдруг оказываются обыкновенными людьми с недостатками, wenn die Eheleute plötzlich zu normalen Menschen werden, die normale Fehler haben, да, так люди разочаровываются в церкви, und so ist es auch in der Gemeinde. Они вдруг обнаруживают, plötzlich stellt sich heraus, что церковь это не ресторан, где тебя обслуживают официанты. Dass Gemeinde kein Restaurant ist, wo du bedient wirst von den Kellnern. А скорее тренировочный лагерь, sondern vielmehr ein Trainingslager. Да, под лозунгом как спастись от разъяренного льва. Unter der Devise, wie rettet man sich von einem wütenden Löwe? И поэтому люди начинают бегать из одной церкви в другую. Deswegen fangen an, die Leute von einer Gemeinde in die andere zu rennen. Чем больше мы ожидаем от других, also je mehr wir von anderen erwarten, тем больше шансов на разочарование. Desto mehr Chancen hat man für die Enttäuschungen. О, запомните, это совет на миллион. Also das ist ein Millionenwert, ein Ratschlag. И вот испытания и борьба в нашей жизни. Und so die Prüfungen und auch diese Kämpfe in unserem Leben. Они будут открывать истину в твоем сердце. Sie werden die Wahrheit in deinem Herzen offenbaren. И они сделают нас. Und sie werden uns machen. Либо озлобленными и обиженными на Бога. Entweder boshaft und beleidigt auf Gott. Либо еще более сильными. Oder umso mehr noch stärker. Если ты пройдешь испытания, wenn du diese Prüfungen durchgehst, если ты пройдешь испытания, wenn du die Prüfungen durchgehst, тогда твои корни будут глубже, dann werden deine Wurzeln tiefer sein, и твой хребет станет тверже, und dein Rückgrat wird auch stärker sein, и в следующий раз тебя будет еще тяжелее победить, und nächstes Mal wird es einem schwerfallen, dich zu besiegen, ты станешь выносливее, du wirst ausdauernd werden. Но не пройдя испытания, aber indem man die Prüfungen nicht durchgeht, ты становишься обиженным, wirst du zu einem Beleidigten, и можешь даже потерять свое спасение, und kannst sogar deine Rettung verlieren, потому что вера теряется, denn der Glaube geht dabei verloren. Давайте мы еще одно место Писания прочитаем. Lass uns noch mal eine Schriftstelle durchlesen. 2. Царств, 16. глава. Das ist aus 2. Samuel, Kapitel 16, из 9 по 10. Also 5. bis 7. Vers und 9. bis 10. Vers. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословил его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник». И 9 стих. И сказал Авеса, сын Саруин царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Als aber der König David nach Bacharum kam, siehe, da trat dort ein Mann vor dem Geschlecht des Hauses Saulus heraus. Der hieß Simei. der Sohn Geras, der kam heraus und fluchte. Und er warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs Davids. Denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Semei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belias-Mensch, also Mörder. Aber Abesai, der Sohn des Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote Hund meinen Herrn, den König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König sprach: Ihr Söhne des Zeruja, was habe ich denn mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen, wenn der Herr zu ihm gesagt hat: Fluche dem David, wem will dann sagen, warum sollst du das nicht tun? Друзья, Давид уговаривает его. Also die Freunde von David überreden ihn. Да что он себе позволяет? Was erlaubt er sich überhaupt? Да я пойду снесу ему сейчас башку. Also ich gehe und hau ihm den Kopf ab. Но реакция Давида какая? Aber was für Reaktion zeigt der David? Бог позволил ему это. Gott hat ihm das erlaubt. И вы знаете, в таких ситуациях. Und wisst ihr, in solchen Situationen. Так хочется ответить. Man möchte so sehr antworten. Так хочется доказать, что это неправда. Man möchte beweisen, dass es nicht die Wahrheit ist. Хочется оправдаться. Man möchte sich rechtfertigen. Но Иисус сказал. Aber Jesus sagte, что в нас другой дух. Dass in uns ein anderer Geist lebt. Знаешь ли ты, какого ты духа? Weißt du, welcher Geist in dir ist? В нас другой дух. Also in uns ist ein anderer Geist. И мы не должны поступать по принципам этого мира. Und wir sollen nicht nach den Prinzipien dieser Welt handeln. Вот смотрите, Давид, он был воином. Also schaut her, David war ein Kämpfer. И он умел хорошо сражаться. Und er konnte sehr gut kämpfen. За ним шли сотни людей. Also ihm haben hunderte von Menschen gefolgt. Даже когда он был в бегах. Sogar wo er geflüchtet war. Это был очень авторитетный человек. Das war ein sehr autoritärer Mann. Но Давид всегда помнил, кто он. Aber der David erinnerte sich immer wieder, wer er ist. И он всю свою жизнь следовал этому принципу. Und er hat sein ganzes Leben diesem Prinzip gefolgt. Не подниму руки на помазанника. Ich werde meine Hand nicht auf einen Gesalbten heben. Господу отмщение. Sondern der Herr rächt sich für mich. Он воздаст. Er wird ihn vergelten. И мы читаем в Псалмах. Und wir lesen in den Psalmen. Как часто Давид жаловался Господу на несправедливость. Also wie oft David sich beklagt hat bei dem Herrn über die Ungerechtigkeit. Он просил его вмешаться, отомстить. Er bat ihn, dass er da eingreift, dass er Rache übt. Не потому, что он боялся кровной мести. Nicht weil er Angst gehabt hat, dass man wieder auf ihn, dass man ihn überfällt. Но потому, что он доверял Господу. Sondern weil er den Herrn vertraute. Он усвоил этот урок еще с юности. Er hat diese Lektion schon von seinem Kindesalter gelernt. Бог переплавляет его для своих высших целей. Also Gott schmelzt ihn für seine höchsten Ziele. Если ты молился, wenn du gebetet hast, Бог употреби меня, Gott gebrauche mich, для твоих высших целей, für deine höchsten Ziele. Тогда будь готов, dann sei bereit, что Бог будет тебя переплавлять. Dass Gott anfängt dich zu schmelzen. Будь готов. Sei bereit. Я думаю, что Давид понял это именно тогда, когда Саул гонялся за ним. Ich denke, der David hat erst dann das begriffen, als der Saul ihn damals verfolgte. Меня всегда удивляло. Also mich hat das immer bewundert. Почему Саул, почему Саул преследовал Давида даже после того, когда он признал свою неправоту? Warum der Saul denn David verfolgte, obwohl er schon seinen Fehler bekannt hat. Помните, да, он говорил: "Да, да, я такой, я понял, ты праведный, я там такой, also, да." Ihr könnt euch bestimmt erinnern an da, wo er gesagt hat zum David: "Ja, ja, ich habe verstanden, ich bin ungerecht, ich habe die Fehler gemacht." Но всё равно ничего не поменялось. Aber trotzdem veränderte sich gar он nichts. Он всё равно преследовал Давида, пытался его убить. Er hat trotzdem dem David nachgejagt und hat versucht, ihn umzubringen. Господь позволил ему это. Der Herr hat es ihm erlaubt. И Давид это понял. Und der David hat es begriffen. Когда тебя несправедливо обидели. Also wenn man dich dann mal ungerecht behandelt hat, beleidigt hat. Вспомни, кто ты. Dann erinnere dich, wer du bist. Вспомни, кто ты. Erinnere dich, wer du bist. Давид знал о своем призвании. Der David wusste um seine Berufung. Знаете, и он не тратил себя вот на эти разборки. Wisst ihr, он hat keine Zeit verschwendet für diese Streitereien. Так это нравится в Давиде. Und mir gefällt das so sehr im David. Он не тратил себя на это. Er hat sich nicht verschwendet darauf. Потому что у него была цель. Denn er hatte ein Ziel. Он знал, что ему нужно возрасти в это вот в царя, которым Бог его помазал. Und er wusste, dass er zu diesem König werden sollte und wachsen sollte, wo Gott ihm diese Aufgabe gegeben hat. И во всех ситуациях своей жизни. Und in allen Situationen in seinem Leben. Он смотрел на Господа и на свое призвание. Hat er auf den Herrn geschaut und auf seine Berufung. Поэтому, когда у тебя какие-то сложные ситуации, deswegen, wenn du mal in schwierigen Situationen steckst, когда Бог тебя переплавляет, wenn Gott anfängt, dich zu schmelzen, смотри на Господа, на свое призвание. Dann schau auf den Herrn und auf deine Berufung. Аминь. Amen. И вы знаете, все наши беды, und wisst ihr, alle unsere Unglücke und Nöte, на самом деле начинаются тогда, fangen tatsächlich damit an, когда наш взгляд смещается с Господа на какие-то маловажные вещи. Wo unser Blick verschoben wird von dem Herrn auf wenig wichtige Dinge. В какой бы ситуации ты ни оказался, egal in welcher Situation du dich befindest, если ты смотришь на Господа, wenn du auf den Herrn schaust, тогда вот эти все мелочи ты не замечаешь, они просто боковым зрением как бы фиксируются, да? Dann bemerkst du diese Kleinigkeiten alle nicht. Du fixierst sie zwar mit deinem Seitenblick, но ты смотришь на Господа, aber du schaust auf den Herrn. Ты видишь его славу, du siehst seine Herrlichkeit. Ты видишь его всемогущество, du siehst seine Allmächtigkeit. Ты видишь его силу, du siehst seine Kraft. И его сила течет к тебе, und seine Kraft. Ты принимаешь ее. Und du empfängst sie. Аминь. Аминь. Может быть, ты скажешь. Vielleicht sagst du. Это не маловажно для меня. Das ist nicht so, nicht so unbedeutend für mich. То, со мной так поступили. Это не маловажно для меня. Also, это для тебя маловажно. Also, для меня нет. So wie man mit mir umgegangen ist, ist vielleicht für dich nicht so, nicht so bedeutend, aber für mich. Но в свете вечности это не важно. Aber im Licht der Ewigkeit ist das unbedeutend oder wenig bedeutend. Вот прощение – это не чувство. Vergebung ist nicht ein Gefühl. Прощение – это выбор. Sondern die Vergebung ist eine Wahl. Это поступок веры. Das ist eine Handlung des Glaubens. Это то, что хочет от нас Бог. Das ist das, was der Herr von uns möchte. Это то, что Он делает сам. Es ist das, was er selbst macht. Когда мы приходим к Нему и говорим «прости». Wenn wir zu ihm kommen und sagen «vergebe». Простить человека – это поверить в него. Also einen Menschen zu vergeben heißt an ihn zu glauben. Дать ему шанс. Ihm eine Chance zu geben. Поверить, что он может измениться. Und zu glauben, dass er fähig ist, sich zu verändern. В твоей жизни еще будет немало испытаний. Und es wird in deinem Leben nicht wenige Prüfungen geben. И тебе придется бороться. Und du wirst dazu genötigt oder du musst kämpfen. Против самого себя. Gegen dich selbst. Против своей плоти. Gegen dein Fleisch. Но черпай твою силу у Господа. Aber schöpfe deine Kraft beim Herrn. У него много силы. Er hat sehr viel Kraft.